uns fahren sie hinaus. Lieben, Liebe, zu Haus. Doch das Meer ruft. Perlenreifen im Meer. Doch sie schlafen versteckt. Wo kühl das Wasser sie umgibt. Neonaugen glühen, wenn sie den Wellen müde entsteigen, hält eine Perle die Hand. Wenn auch ihr Leuchten nicht ihnen gehört, sie tragen sie stolz an. Stärker als sie.